miese Bethlehem. Mir geht das miese Bethlehem. Mir geht das miese Bethlehem. Mir geht das miese Bethlehem. Mir geht das miese Bethlehem. Und wenn du morgens wach wirst und du weißt kaum, wer du bist, und die Frau, die neben dir leid, kennst du auch nur vom Sehen, dann musst du schnell der Päckchen packen und ab das miese Bethlehem. Was sollen wir bloß machen? So weit weg sind wir hier daheim. Und statt mit dir zu schwätzen, schwätze lieber mit der Wem. Guten Morgen!